Gestatten, hier spricht der Elektrolux. Ich wohne in der Lüsterklemme neben dem Hauptzähler. Morges caramarat prosperino, immer lustig! Wir waren die erste Band, die mal ein bisschen was gewagt hat, irgendwas Freches, Lustiges. Und zum anderen aber auch, wir waren die Extremste. Also gegen uns klingen ja Can ganz brav. Es schwingt schon Stolz in seiner Stimme mit, wenn Manni Neumeier vom Werden und Wirken seiner wunderlichen Band Guru Guru erzählt. Andere haben vielleicht mehr Platten verkauft. Manni Neumeier hat der deutschen Sprache aber eine Redewendung geschenkt, die eine Zeit lang jeder Elektrikerlehrling zwischen Konstanz und Kiel kannte. Volt, Watt, Ampere, ohne mich gibt's keinen Strom. Volt, Watt, Ampere, ohne mich gibt's keinen Strom. Der Strom ist Guru Guru zwischenzeitlich immer mal wieder ausgegangen. Manni Neumeier hat trotzdem weitergemacht in wechselnden Besetzungen. Sein Ruf als exzellenter Schlagzeuger blieb dabei immer unbestritten. Und mit seinen fast 70 Jahren spielt er jetzt vielleicht besser denn je. Auf dem Guru Maniacs-Album Psy Valley Hill auf jeden Fall tonangebend. Für Guru Maniacs hat sich Manni Neumeier mit dem Bassisten Guy Segers, einem Vorreiter der belgischen Avantgarde-Rock-Szene, und mit Ax Genrich zusammengetan. Jenem Gitarristen, der Guru Guru zwischen 1970 und 75 durch seinen im weitesten Sinne an Hendrix angelehnten Improvisationsstil stark prägte. Ich dachte, ich will mit dem guten alten Ax Genrich, mit dem wir wirklich ein paar gute, stronge Jahre zusammen hatten, in unserer Zeit, wo wir am bekanntesten waren. Ich dachte mir, da müssen wir jetzt nochmal irgendeinen hinlegen, bevor wir nicht mehr spielen können oder bevor der auch noch stirbt oder ich. Ja. Eine Sorge, die in Manni Neumeiers Fall völlig unbegründet scheint. Ein drahtiger, vitaler, braungebrannter Mann sitzt da auf seiner Terrasse im Odenwald, den man allenfalls für Mitte 50 halten würde. Musik machen hält offenbar jung, selbst wenn sie, wie im Fall von Guru Maniacs, direkt in die Vergangenheit führt. Ich spiele ein bisschen anderes Schlagzeug, ich spiele vielleicht freier, offener. So, es ist in etwa auch die Stilrichtung von 72 oder 74. Tatsächlich muss man lange darüber nachdenken, wann Musik, die heute produziert worden ist, zuletzt so psychedelisch geklungen hat. Melodien oder Songstrukturen im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Es ist mehr so ein musikalisches Grundgefühl, eine Klangwolke, die einen langsam absorbiert. Entsprechend zwanglos war auch die Arbeitsweise, in der die 8 überwiegend instrumentalen Stücke entstanden sind. Meistens habe ich angefangen, ich sagte, ich will ein Tempo, jetzt mal ein schnelles oder hier, jetzt gehen wir mal ein langsames ran und die Anfänge manchmal bestimmt und dann hat sich was daraus ergeben. Neumeier produziert selbst, wie er überhaupt gerne über alles die künstlerische Kontrolle hat. Deswegen nennt sich der Autodidakt scherzhaft auch gerne mal Autodiktator. Neben dem psychedelischen Element kommen auf Psy Valley Hill auch stark die Free-Jazz-Einflüsse zum Vorschein, an denen sich Manni Neumeier früher geschult hat. Ihm Stillstand vorzuwerfen wäre dennoch unfair, denn während er mit Guru Maniacs so klingt wie die alten Guru Guru, klingen diese in neuen Songs deutlich rockiger als früher. So zu hören auf dem aktuellen Live-Album. Kurioserweise bekommen Guru Guru nach eigenen Aussagen heute mehr Auftritte als vor 30 Jahren. Krautrock ist seit einiger Zeit wieder in, wenngleich in überschaubaren Zirkeln. Und Neumeier so etwas wie Urvater und Maskottchen zugleich. Da haben ja die Leute von Konzerten zu 100 scharenweise Mani-Chöre gemacht. Mani, Mani, bevor ich überhaupt auf der Bühne war. Mir war das schon unheimlich damals. Und heute ist das nicht so, aber ich kriege natürlich viel mehr Respekt auf eine Art und viel mehr Liebe. Die Leute kommen her und bedanken sich, dass sie jetzt so glücklich sind. Und heute wie damals sind Guru Guru die Dadaisten ihrer kleinen Szene. Sogar die Maske aus Leder, Draht und Glühbirnen trägt Manni Neumeier wieder, wenn er den Elektrolurch bringt.